Weichet von hinten, ihr falschen Verräter! Ich will einhalten, was mein Gott mir hat geboten. Gib mir die Kraft, dass ich genieße. Und was du forderst von mir, dass ich treu erfülle. Denn vor dem Zorne zittert mein armer Leib und ich fürchte es.